Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Uni Siegen in Siegen logischerweise. Nicht unbedingt im Spotlight der medialen Aufmerksamkeit, aber diesmal offenbar doch, denn dort hat in den letzten Wochen eine umstrittene Vortragsreihe mit rechten Denkern stattgefunden. Mit dabei unter anderem AfD-Vordenker Marc Jongen, Medienwissenschaftler Norbert Bolz und Thilo Sarrazin, alles unter der Überschrift Denken und Denken lassen. Es gab Proteste, es gab Streit. Die Unileitung wollte es eigentlich nicht, aber es fand dennoch statt. Letztlich ging es auch um die Frage Meinungsfreiheit an Unis. Wo ist die Grenze? Ist es nötig, den akademischen Diskurs weiter nach rechts auszuweiten? Veranstaltet wurde diese Reihe vom Philosophieprofessor Dieter Schönecker. Schönen guten Abend. Guten Abend, ich grüße Sie. Heute also der Abschluss dieser Reihe, ausgerechnet mit Thilo Sarrazin, einem Mann, der ja schon viele Provokationen in die Öffentlichkeit gebracht hat und auch durchaus diesen und jenen Protest ausgelöst hat. Wie verlief denn der Abend? Erstaunlich ruhig. Also ich war wirklich verblüfft. Ich hatte mir große Sorgen gemacht, einmal um die Sicherheitsfragen, aber da passierte gar nichts. Und auch die Diskussion war völlig normal, wie bei einem normalen Vortrag an jeder Universität. Es war erstaunlich. Wie ist das zu erklären, dass plötzlich so viel Ruhe eingekehrt ist nach so viel Streit? Ja, das frage ich mich auch. Also Herr Sarrazin war ganz nüchtern, hat die Fragen, glaube ich, ganz gut beantwortet. Und man könnte meinen, dass die Kritiker, die sicher auch überwiegend in den Reihen der Zuschauer saßen, vielleicht dann doch gemerkt haben, dass der Mann ja gar nicht so schlimm ist, wie es überall behauptet wird. Und das war auch ein Teil des Vortrages von Herrn Sarrazin, dass er sich beklagt hat, dass sehr viele Menschen über sein Werk, insgesamt sein Buch Deutschland schafft sich ab, urteilen, ohne es jemals gelesen zu haben. Heute Abend ging es ja bei ihm um, wie er es formuliert, den neuen Tugendterror, Zitat Ende muss man dazu sagen, Unterschrift über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland. Wie weit ist er denn gegangen mit seinen Thesen? Die Kernthese besteht darin, dass es eine Form der Beschränkung der Meinungsfreiheit gibt in Deutschland, die jenseits der sozusagen nackten Zensur liegt, sondern die darin besteht, dass es bestimmte Überzeugungen gibt, die man im Grunde genommen nicht mehr bestreiten darf, ohne sich damit sofort den Zorn der Linken auf sich zu ziehen. Und also etwa die These, dass alle Menschen gleich seien, dass es keine angeborene Intelligenz gibt und solche Sachen. Das sind so typische linke, aus seiner Sicht linke Dogmen. Und wer dagegen argumentiert, läuft eben wirklich Gefahr, so seine These, dass er im Grunde genommen eben als Rechter oder wie bei Sarrazin auch als Rassist bezeichnet wird. Da sind wir schon im Kern der Debatte letztlich auch über diese Vortragsreihe, dass dort also zum Teil auch immer wieder behauptet wird von einigen rechten Denkern, dass es Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland gebe. Darüber wird ja durchaus viel diskutiert, was damit eigentlich genau gemeint ist. Viele Kritiker sagen, da wird etwas konstruiert letztlich. Also Stefan Weidner zum Beispiel, Islamwissenschaftler und Publizist, der hat bei uns auch nochmal über diese Reihe dort bei Ihnen an der Uni Siegen gesprochen. Wir haben mit ihm gesprochen. Er hat sozusagen so eine Alternativveranstaltung heute dort gehabt. Und er hat sich auch auf Ihre Reihe konkret bezogen und auch auf Sie als Person. Was der Herr Schönecker, der Leiter dieses Seminars, macht, ist ja, er macht sozusagen eine Performance. Ja? Also er lädt diese Leute ein, die behaupten, sie dürfen nicht reden, um sie zum einen reden zu lassen und gleichzeitig mit ihnen zu diskutieren. Er thematisiert also nicht eigentlich das Thema der Meinungsfreiheit, sondern er inszeniert es. Er ist im Grunde ein kleiner Theaterregisseur in diesem Spiel. Also verstehen Sie sich als Theaterregisseur? Nein, überhaupt gar nicht. Also ich will erstmal betonen, dass die Reihe ja nur keine, nicht eine reine Vortragsreihe war, sondern ein Seminar ist, in das eben 6 Vorträge eingebaut worden waren. Wir hatten ein Blog-Seminar, in dem wir den ganzen Tag John Stuart Mills Freiheitsbuch gelesen haben. Es wurden vor den Vorträgen jeweils die Texte der Vortragenden auch intensiv diskutiert. Also es ist eigentlich auch ein normales Seminar gewesen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es nicht um eine Inszenierung ging, sondern eben um die Philosophie der Freiheit. Das wurde insbesondere eben bei dem Blog-Seminar behandelt, aber auch um die Praxis der Meinungsfreiheit. Und die Praxis der Meinungsfreiheit, wie ja auch schon John Stuart Mill sagt, kann man nur begreifen, wenn man sich eben konkrete Fälle anschaut. Ja? Und Sarrazin ist so ein konkreter Fall, also ein Fall, bei dem jemand vom vorherrschenden Mainstream der politischen Überzeugungen abweicht und dafür dann sehr scharf kritisiert wird. Dass zum Beispiel Herr Sarrazin jetzt ständig unter Personenschutz, auch heute Abend mit, ich glaube, insgesamt 5 Bodyguards da war, zeigt ja, dass es da doch andere Formen, wie Mill sagen würde, soziale Tyrannei, andere Formen der Einschränkung von Meinungsfreiheit gibt, die weit über das hinausgehen, was Zensur ist. Aber weil er vielleicht dann doch bestimmte Grenzen überschreitet. Also ich meine, gut, wir können jetzt nicht die gesamte Sarrazin-Debatte Debatte noch einmal wiederholen. Aber wenn man sich seine Thesen anschaut, da wurde ihm ja durchaus auch eine ganz grundsätzliche Islamfeindschaft zum Beispiel vorgeworfen. Es gab sogar Stimmen, die gesagt haben, seine Thesen sind von Rassismus durchzogen. Ich meine, es gibt durchaus Sätze von ihm aus seinen Büchern, wo die Rede ist von Erbfaktoren, die für das Versagen von Teilen der türkischen Bevölkerung im deutschen Schulsystem verantwortlich sind. Man könnte jetzt diese Debatte unendlich noch weiterführen, aber er hat auf jeden Fall, glaube ich, die Debatte sehr weit ausgeweitet. Ist das noch der richtige Ort an einer Uni, in so einem akademischen Umfeld, wo man ja vertiefen, differenzieren muss, dem auch nochmal eine Stimme zu geben? Also auf keinen Fall, das hat er heute Abend auch betont, ausdrücklich betont, auf keinen Fall hat er irgendwelche biologischen Grundlagen für seine Analysen, sondern das sind kulturelle Grundlagen, beziehungsweise jetzt mit Blick auf den Islam ist das eine These, dass also zum Beispiel der durchschnittlich, statistisch gesehen, durchschnittlich schlechtere Abschluss bei Schulleistungen zusammenhängt mit dem religiösen Hintergrund, also dem islamischen Hintergrund von entsprechenden Einwanderern. Das ist ja noch kein Rassismus. Ja. Aber auch Erbfaktoren, wie gesagt, dieser Begriff steht da drin in dem Buch. Ich glaube nicht, dass er sagt, dass die Phänomene, die er beschreibt, auf der empirischen Ebene erblich bedingt sind. Er hat auf jeden Fall heute Abend das nochmal ausdrücklich bestritten, dass das so ist. Mark Jongen war ein anderer bei Ihnen in der Reihe, kulturpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Schüler von Peter Sloterdijk, ein rechter Denker, mit dem wir ja auch schon hier im Programm gesprochen haben natürlich. Auch Repräsentant einer Partei, die ja, Zitat, aufräumen will mit linksgrün versifftem Establishment, die ja bestimmte auch Wissenschaftsrichtungen abschaffen will, die Gender Studies zum Beispiel, so steht es im AfD-Programm. Ja, das begrüße ich überhaupt in keiner Weise. Das kritisiere ich im Gegenteil sehr scharf. Ich bin auch danach gefragt worden, nach dieser Formulierung mit dem rot-grün versifften Kulturbetrieb und so weiter. Das ist absolut schlimm. Ja, aber das ist natürlich etwas, was man kritisieren muss. Aber die Frage ist, wie insgesamt das zu bewerten ist, was er sagt. Ich möchte dann auch bei der Gelegenheit betonen, dass das, was er im Kern sagt, seine grundsätzliche politische Auffassung überhaupt nicht meine ist. Ich bin Liberaler, er ist halt ein rechter Denker. Die Frage ist, ob das so schlimm ist und so verwerflich ist, dass man darüber nicht diskutieren kann und dass man sich sowas nicht anhört. Darf. Und da würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Das kann man sich anhören, daraus kann man vielleicht sogar etwas lernen. Oder wie John Stuart Mill sagen würde, selbst wenn das alles falsch ist, kann man immer noch in der Auseinandersetzung damit viel lernen. Na gut, das ist ein wichtiger Punkt. Wo ist denn für Sie die Grenze einer solchen Debatte, einer solchen Diskussion, gerade im akademischen Umfeld? Wir reden jetzt ja hier über etwas, was an einer Uni stattgefunden hat. Es gibt auf jeden Fall Grenzen der Redefreiheit. Da würde ich zustimmen. Also, wo wären die genau? Kann man das formulieren? Ja, also nehmen wir nochmal das Beispiel Rassismus. Also wenn jetzt jemand sagen würde, so etwas sagen würde wie, es gibt eine deutsche Rasse, die deutsche Rasse ist der jüdischen Rasse biologisch gesehen überlegen oder irgendwas ganz Furchtbares, dann würde ich sagen, also die Auseinandersetzung mit solchen Positionen lohnt sich nicht, jedenfalls nicht an der Universität. Also natürlich die Auseinandersetzung, die Analyse davon, aber es lohnt sich nicht, mit solchen Leuten zu reden. Aber von solchen Positionen sind ja Leute wie Jongen und Sarrazin Welten entfernt, ja, wenn sie das, also ja, das Buch Deutschland schafft sich ab ist eben nach meiner Auffassung im normalen politischen Spektrum, ich betone ausdrücklich, ist überhaupt nicht meine politische Welt, aber damit kann man doch reden. Genauso wie ich reden kann, etwa mit Sarah Wagenknecht, die auch bei uns zu Gast war an der Universität, ist auch nicht meine politische Welt, halte ich auch überwiegend für falsch, aber das ist doch etwas, mit dem man sich beschäftigen kann. Sie haben jetzt aber ein wirklich sehr extremes Beispiel genannt von einer wirklich faschistischen oder Nazi-Ideologie letztlich, wo es um Antisemitismus geht und um den Rassebegriff, der ja sowieso eigentlich gar nicht ernsthaft diskutiert werden kann. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr weit ausgelegte Grenze. Das ist ja, letztlich das die Grenze. Das war ja ganz Zufall. Ich habe ja absichtlich gesagt. Und alles davor würde gehen. Alles davor. Ja, also man muss, das war ja nur ein Beispiel, man muss natürlich immer im Einzelfall gucken. Ja, wenn es überhaupt Grenzen gibt, dann liegen sie sehr, sehr weit, also so, dass man sie kaum sehen kann. Und man muss dann jeweils gucken, bei Jongen und Sarrazin ist meine Position eindeutig, die mit diesen Leuten kann man reden, genauso wie man mit Marxisten reden kann und Maoisten reden kann. Das sind alles Figuren, Denkfiguren, mögliche Theorien, mit denen man sich beschäftigen muss. Und was bringt da das akademische Umfeld dafür? Weil, also ich meine, es gibt ja genug Podien für Thilo Sarrazin, Mark Jongen und viele andere, genug Öffentlichkeit, die sie woanders bekommen. Warum gerade an Uni Siegen? Mein Punkt ist, dass wir die Universität nicht verschließen dürfen gewissermaßen. Ja, die Universität ist mittlerweile auch in Teilen jedenfalls zu einem, wie man sagt, Echoraum geworden, in dem immer wieder die gleichen Positionen auftauchen. Und es kann auch nicht schaden, wenn man sich beschäftigt mit Positionen, die üblicherweise nicht vertreten werden. Und Sie glauben also, dass der gesamte deutsche Unibetrieb da ein Defizit hat? Das scheint mir ziemlich evident zu sein, dass das so ist. Also ich glaube, da müssen wir eine Grenze ziehen. Aber viele sagen ja, dass gerade auch rechte Denker und rechte Publizisten so einen Opferstatus um sich aufgebaut haben, dass sie eben ihre Meinung angeblich nicht sagen dürfen. Dieser Opferstatus, sind die denn eventuell auch? Naja, wenn Sie mal auf das Siegener Beispiel gucken, dann würde ich sagen, da haben wir doch genau das. Ja? Also ich lade Sie konnten ja bei Ihnen auftreten. Sie konnten ja auftreten. Ja, Moment, Sie konnten de facto auftreten, das begrüße ich außerordentlich. Aber erstens, es gab vehemente Versuche, das zu verhindern. Also der Rektor ist noch vor ein paar Tagen noch einmal aufgefordert worden, den Besuch von Sarrazin zu verbieten. Erstens. Und zweitens, durch die Streichung bestimmter Finanzmittel wurde ja auch versucht, es zu verhindern, beziehungsweise wurde versucht, es symbolisch zu verhindern. Die Uni war nicht auf Ihrer Seite, kann das sein? Naja, also ich begrüße ausdrücklich, dass die Universitätsleitung das Seminar nicht verboten hat. Wie gesagt, es gab Aufforderungen dazu. Der Rektor wurde mehrmals aufgefordert, es zu verbieten. Er hat es nicht gemacht und das finde ich wunderbar und das ist ein Akt der Freiheit. Auf der anderen Seite gab es Kräfte auch in der Universitätsleitung, also insbesondere der Dekan der Philosophischen Fakultät hat mir versucht, die Mittel zu streichen. Am Ende ist es dann so gekommen, dass die Fakultätsmittel mir für das Honorar und die Spesen gestrichen worden sind. Mir ist auch zum Beispiel untersagt worden, die Veranstaltung über den normalen philosophischen E-Mail-Verteiler zu bewerben. Ja, das sind alle so kleine Nadelstiche. Und das scheint mir kein Zeichen davon zu sein, dass diese Leute wirklich verstehen, dass man Meinungsfreiheit akzeptieren und eben aushalten muss, auch da, wo es wehtut. Gut, bei allem Streit, was nehmen Sie jetzt mit aus diesen letzten Wochen, aus diesen Vorträgen, aus dem Seminar, aus der zugespitzten Debatte? Hat es wirklich etwas gebracht im Meinungsstreit, in der öffentlichen Debatte, was da jetzt passiert ist bei Ihnen, Siegen? Ich glaube ja. Also es wird ja überall. Woran machen Sie es fest? Na, ich mache es daran, also erstmal ganz äußerlich daran. An so einem Interview. Es gibt ein Interview darüber, ja, es gibt mittlerweile sehr viele Beiträge darüber. Es wird zum Teil auf relativ hohem Niveau diskutiert. Natürlich gibt es einen üblichen Unsinn bei Twitter und so weiter. Aber es gibt auch sehr ernstzunehmende Beiträge dafür und natürlich auch dagegen. Und das finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen stärker ins Rollen gekommen. Und wenn das etwas zusammenhängt mit der Veranstaltung hier in Siegen, dann wäre ich sehr zufrieden. Sagt Dieter Schönecker, selber Philosoph an der Uni in Siegen. Beim Philosophischen Seminar dort gab es eine Vortrags- und Seminarreihe Denken und Denken lassen, wo vor allem also rechte Denker aufgetreten sind. Marc Jong zum Beispiel von der AfD oder auch Egon Fleig, Norbert Bolz und heute Abend nochmal als Abschluss dieser Reihe in Siegen, Thilo Sarrazin. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.